Während Tatjana weg ist, kann ich mal kurz erklären. Wir sind hier in Jalta gelandet. Und zwar in irgendeinem Bungalow-Apartment, weil Tatjanas Papa den Hausmeister kennt. Und der Hausmeister weiß, welche Apartments unbewohnt sind. Das heißt, wir machen so etwas wie Hans Reinecke in der Schwarzwaldklinik. Wir bewohnen irgendeine Butze, in der alle Haushaltsgeräte vorhanden sind. Aber sie werden derzeit nicht benutzt. Also seit 3 Jahren hat sich scheinbar der Eigentümer hier nicht mehr hinbewegt. Und man hat eine wunderbare Aussicht aufs Schwarze Meer. Das ist das Schwarze Meer, ne? Hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Mein Papa hat gerade angerufen, dem geht's nicht gut. Da hat er meine hochschwangere Stiefschwester Rotka kaufen geschickt. In der Hoffnung, sie würde noch was günstiger kriegen. Ja. Super. So ist es hier. Also heute gibt es ein Feuerwerk hier. Vielleicht. Ist nicht wahr. Ja doch, heute ist der Unabhängigkeitstag. Unabhängigkeitstag der Ukraine. Ukraine, genau. Heute ist der Unabhängigkeitstag. Der aber auch auf der Krim gefeiert wird. Natürlich, weil Krim gehört auch. Ich weigere zur Ukraine zu gehören, aber tut es tatsächlich. Also mir gehört nicht zur Ukraine. Ihr, du und dein Vater. Ich und meine Tasse Tee. Ah ja. Ja, und tatsächlich ist das so, dass heute der Unabhängigkeitstag in der Ukraine gefeiert wird. Wann seid ihr denn unabhängig geworden? Also, vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Das ist ja ein Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. 91, Dankeschön. Und du bist ein Jahr später sofort abgehauen. Richtig. Ein Jahr nach der Unabhängigkeit. Das geht so nicht, Freunde. Zack, ich bin weg. Ich bin weg. Was ihr wollt, aber genau, ich bin mir, jetzt weg. Nach mir die Sinnflut. Und tatsächlich... ein Jahr später. Wobei, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Ukraine 91 unabhängig geworden ist. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht daran erinnern. Das war irgendwie nicht so ganz groß. Die sind ja alle auf einen Schlag. Ja, aber ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass 91 irgendwie großartig sagt, oh, die Ukraine ist jetzt unabhängig. Also hat keiner gefeiert. Ja, da ist mir diese orangene Revolution irgendwie viel mehr in Erinnerung geblieben. Das war auch die Ukraine. Das war auch die Ukraine, ja. Und die war Demokratie einführen oder so? Genau, wo die Demokratie eingeführt wurde. So dieses ganz mit einem Schlag, wo Jukaschenko und so weiter dann irgendwie die Anführerin. Die aber jetzt auch schon wieder in Haft ist. Ist schon wieder? Ist das soweit? Ja. Warum das denn? Also Anklage. Ah, okay. Ja. Warum? Illegale Geschäfte als Staatsoberhaupt. Na sowas. Das ist ein bisschen doof, ne? Die hat das mit dem unabhängig zu genau genommen oder zu. Zu wörtlich genommen. Ja, zu wörtlich genommen heißt das auf Deutsch. Genau, zu wörtlich. Ja, auf Ukrainisch kannst du bestimmt jetzt auch einen ganz spontanen Begriff dazu sagen, aber ja, das war bei Deutsch. Ja, ich hoffe, wir können aber sehen von hier aus, sonst der Ball. Bislang ist eher langweilig. Also bislang ist das Feuerwerk doch eher sparsam. Ja, das Feuerwerk. Kommt denn jemand Bekanntes heute? Wenn ja, auf Jalta schon mal bestimmt Feuerwerk. Bestimmt die Klitschkos. Die Klitschkos. Bestimmt. Aber das sind Ukrainer, nicht? Die kommen aus. Dnieper? Nein, Dnieper ist ein Fluss, mein Schatz. Dnieper-Petrovsk. Ich weiß gar nicht, woher die kommt. Trovsk. Trovsk ist diese leichte Zweigung aller Dnieper. Dnieper-Petrovsk. Und Dnieper ist vor der Zweigung von Trovsk. Genau. Ja, da war so ein Typ, der Flieger, der hat mir die ganze Zeit erzählt, dass... Im Flieger, ja. Also, der alte Mann, der mit dir geflirtet hat. Ja, der war furchtbar. Der hat erzählt, dass er kommt aus Lwów. Lwów. L-V-O-V. Lwów. Lwów. Lwów. Ja, man merkt so, die Ukrainer sind genauso wie Tschechen sparen ziemlich an den Vokalen. Und der meinte, Lwów wäre genauso wie klein München. Da dachte ich, oh Gott, das wäre für München so furchtbar. Ich stand in Lwów. Und das auch klein ist, aber das für München auch noch klein. Ja, anhand der Größe ist es ja auch ein bisschen schwierig, Städte zu vergleichen. Natürlich. Ich dachte früher, etwas Simferopol wäre viel kleiner, aber viel größer. Das war gestern der Fuß dreimal im Kreis. Dreimal durch ganz Simferopol, weil wir uns verlaufen haben. Durch die Innenstadt. Durch die Innenstadt, genau. Durch die Innenstadt. Insgesamt, also weil dein Vater so weit raus wohnt. Er wohnt gar nicht so weit draußen. 3 Kilometer? Das ist ja so wie ich von der Altstadt. Hin und weg, dann sind wir nur 12 Kilometer durch die Gegend gerannt. Und 12, nicht 18? Minus hin und zurück. Wenn es 3 Kilometer hin sind von deinem Vater, sind wir hingelatscht und zurückgelatscht, also 6 Kilometer. 18 minus 6, 12. 12. Ja, die Innenstadt ist relativ, also ich hatte mich viel größer als in Erinnerung, ich weiß nicht. Ich meine, ich war auch klein. Aber ich war auch mal klein. Also dauernd hören die Bürgersteige auf, also es gibt ja keinen Bürgersteig. Nein. Es gibt Löcher. Schutt. Man rennt auf Schutt und Brettern, Steine. Nein, es gibt auch nicht mal was falsch. Ja, aber nur vor Regierungsgebäuden. Nein, da gibt es Pflastersteine. Ah ja, Asphalt hattet ihr auch noch. Das, was so zwischen den Ritzen war. Das, was du als Schutt bezeichnet hast. Ich habe jetzt gelernt, warum Tatjana immer auf den Boden guckt, weil es könnte ja irgendwas sein, worüber man stolpert. Deswegen man sich die Beine brechen könnte. Wir haben auch keine Kinderwagen gesehen. Also ich glaube, noch einen Buggy habe ich irgendwo gesehen. Die Leute haben gekotzt. Ich war bestimmt keine Einheimischen. Den mit dem Buggy. Ja. Überhaupt noch mal einen Buggy zu sehen. Warum? Hab ich gewundert. Es gibt in Deutschland doch gar nicht mehr einen Buggy. Buggy, kennst du Buggys? Hä? Ich hab irgendwie in Deutschland einen Buggy? Was gibt's denn sonst? Maxi-Cosis. Maxi-Cosi. Maxi-Cosi auf Rädern. Stimmt, die gibt's. Maxi-Cosis auf Rädern sind schon eine coole Erfindung. Und diese kenianischen, was wir gesehen haben, ne? Koreanischen. Ja. Diese Plastikdinger mit den Plastikrohren. Oh Gott, die waren so schrecklich. Wir haben einen großen Fehler unseres Lebens gemacht und in einen Kinderladen reingegangen und sind erschrocken wieder rausgelaufen. Fürchterlich. Also, das ist halb Plastik und halb amerikanisches Plastik. Ja, so Billigzeug. Weißt du, da würde jeder, weißt du? Da würde jeder. Weißt du? Weißt du? Weißt du, Aufnahmegerät, weißt du? Da würde jeder vernünftige Deutsche irgendwie schreiend rausrennen. Und das Ordnungsamt rufen, wegen Kindergefährdungsmöglichkeit. Wegen ästhetischen Verletzung, ja. der Verletzung unserer Ästhetik, unseres Ästhetikempfindens. Die erste Verkäuferin hat uns auch verfolgt. Hat die? Ja. Ich muss dich darauf aufmerksam machen, da steht wer. Sag mal, dass die weggehen soll. Ja, danke. Stimmt. Wobei davor war ja die Verkäuferin, die angenehm unfreundlich war, nicht? Also die war nicht aufdringlich, die wollte eigentlich auch gar nichts verkaufen. Wie mit Klemmerchen meinst du? Ja. Ja, stimmt. Die wollte, das ist das Zweite, was ich gestern über Tatjana gelernt habe. Oder was? In diesem Blog war es ja immer so, Tatjana hat gefragt, was irgendwas kostet, hat Geld gegeben und war weg. Und ich stand dann noch vor der Verkäuferin und sagte, ja, schönen Dank, schönen Abend noch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, muss ich lieb. Also Tatjana war schon längst weg, während ich nur noch eine Verabschiedung ersinnen musste. Ich bezahle und du bist freundlich. Ja, aber ist so ponchigartig. Ja. War nett. Wir kaufen gerne wieder. Und bei der Verkäuferin war es so, die war auch völlig desinteressiert. Also ich glaube, ihr beide habt euch nicht eine Sekunde lang angeguckt. Ah, sind das Klammern? Ja, das sind Klammern hier. Da hast du 20.000 andere Klammern, die sind auch super. Kauft ihr Klammern? Ja, ich kauf Klammern. Ja, okay, tschüss. Hat sie tschüss gesagt? Ja. Ja, aber sie hat auch nicht hochgeguckt, ne? Ne. Das ist toll. Also, Austausch der Waren. Ja. Das ist vielleicht ein spezielles Ding bei den Deutschen oder was. Also, die einen sagen, okay, das ist dieser Verhandlungskauf und ich mache das jetzt als Angestellter, aber wir grüßen uns noch als Mitbürger und Menschen und sagen tschüss. Tschüss. Danke. Wobei es ist viel besser geworden bei mir. Stimmt doch gar nicht. Es ist gar nicht so schlimm. Außer wenn du in der Ukraine bist. Dann guckst du wieder den ganzen Tag nach unten und behandelst die... Hallo? Hast du diese Bürgersteige gesehen? Burger. Diese Bürgersteige sind eine Zumutung, also dass man sich da nichts gebrochen hat, dass wir uns nichts gebrochen haben und welche Löcher reingefallen sind, das Einzige. Aber stört keinen, oder? Also ich meine, wenn die Bürgersteige vernünftig wären, also wenn es Bürgersteige gäbe, könnte man Fahrrad fahren, man könnte Kinderwagen schieben, ja, weniger Autos würden fahren. Die wollen ja nicht auf euer Auto verzichten, das ist ja darum... Es stinkt auch. Es stinkt wie im Wilden Osten, aber, was immer gestunken hat. Aber das Problem ist einfach nur, wir haben irgendwie ganz viele Bäume abgesägt, was ich nicht verstehen kann. Und da gibt es auch einfach Menschen keine Luft. Es ist staubig, es ist trocken, es ist heiß. Und man kriegt schlechte Laune noch. Genau, und dann diese ganzen Autos, es wird alles so grau, so ja, dreckig, grau. Irgendwie doof, einfach nur blöd. Und es macht auch keinen Spaß auf Dauer. Also ich fand's. Ja, für mich ist es eigentlich dieses Klaus-Thal-Zeller-Welt Phänomen. Ein Ort, den du hundertprozentig kennst. Also ich glaube, das Klausthaler ist danach benannt worden. Ja. Aber ich glaube, in Klausthal-Zellerfeld gibt es keine Brauerei. Mhm. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist eine Ecke, wo auch der Ort Warstein liegt. Von daher Klausthaler, Warsteiner. Also es ist eine, ich meine auch immer Bergbau oder Erzies gibt es da, ich weiß es aber nicht. Nein, Klausthal-Zellerfeld ist eine Stadt, wo es sehr viele... Meine Kollegin kommt, die Eva kommt von da, deswegen kenne ich ganz viel über Klausthal-Zellerfeld. Also der studiert in Klausthal-Zellerfeld. Stimmt, Klausthal-Zellerfeld hat eine FH. Nee, eine Uni. Nein. Dann Klausthal wahrscheinlich. Dann. Nein, da gibt es keine Uni. Doch, die hat dann aber promoviert. Ja, aber du kannst ja bestimmt an der FH auch promovieren. Nee, die hat nur Uni-Abschluss. Das Bergbau. Also ich wette jetzt mal, dass Klaus... Bergbau. Nee, genau. Ja, Bergbau gibt es da irgendwie was. Ja, da kannst du Bergbau studieren. Also die hat zwar Mathe studiert, aber da kannst du auch Bergbau studieren. In die Richtung. Ja. Was ist das für eine Bergbauwissenschaft? Das weiß bestimmt keiner. Ich weiß nicht, also in Klausthal. Ich entschuldige mich bei jedem Klausthal-Zellerfelder. Aber ich meine, da gibt es eine... Also die meinst du, die ist für... Also Uni Klausthal ist mir neu. FH ist für eine Uni Klausthal. Ich glaube, es ist eine FH. Ich meine, da gibt es eine Uni und eine FH. Eine Uni und eine FH? Die besteht nur aus Studenten, die Stadt. Da gibt es nichts anderes. Nur Bergbauer? Es gibt Holzhäuser. Also ganz Klausthal ist Holzhäuser. Und am ersten Tag, wenn man da ist, sagt man... Oh geil, Holzhäuser. Am zweiten sagst du, na. Und am dritten sagst du, oh Gottes Willen, ich will hier weg. Ja. Alles nur Holzhäuser. Aber Eva kommt von dort, die ist auch ein bisschen langsamer. Aber jetzt heißt es ein bisschen langsamer. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, Eva, hab ich lieb. Nein, also es geht darum, dass die hat auch studiert und die hat erzählt das Leben, dass die Urne echt langsamer ticken. Also man ist da schon ein bisschen entspannter. Man hat ja Zeit. Hat ja Zeit, ja. Es will auch keiner hin und was modernisieren. Nee, will auch keiner zu. Ja, der will wirklich. Keiner, kannst du irgendwie so Glas. Irgendwie Glaswissenschaften, irgendwie so einen Quatsch machen. Also irgendwie alles, was mit Verarbeitung von Stein. Kohle und Stein. Kohle und. Harten Geweben. Genau, was Gestein, du, kannst du da Geröll. Irgendwie alles studieren. Also. Geröll-Uni. Geröll-Uni. Ja, Mathe anscheinend auch, ne? Informatik, angewandte Informatik und Mathe kannst du da wohl auch studieren. Es ist, glaube ich, auf einer Langweiligkeitsschiene macht es sehr stark wieder Oberstein-Konkurrenz. Das kenne ich wiederum nicht. Das ist der Geburtsort von Bruce Willis. Ah. Ja. Vielleicht das Einzige, was in diesem Ort jemals auf uns passiert ist, wurde da später herausgestellt. Ja, und abends geht die Sonne unter. Wow, Wahnsinn. Nee, echt? Ja, wir haben ja kein Wikipedia hier, sonst könnten wir nachgucken, wodurch Ida Oberstein... Kann ich schon einen Keks haben? Ja, berühmt geworden ist. Wenn wir bis morgen einkaufen, wir haben keine Kekse mehr. Die halbe Packung ist noch richtig voll und sie sagt, wir haben keine Kekse mehr. Ich denke, dass sie rauskommen. Wie heißt denn die Kette? Netsch? Was heißt umgekehrtes H ist? Pichebo. Ach, das ist ein P. Pichebo. Pichebo. Möchte noch mal ein... Wo? Pichebo. Was ist das? Liet. Liet. Tika. Riedigem. Opi. Chobi. Fruktoben. Ach so, ich bin da. Ach so. Go. Rihobi. Rihobi. Ist ukrainisch. Ach so, deswegen verstehe ich nichts. Genau. Jetzt gibt es. Ah, jetzt ja. Ja, das sind die einzigen, die hier wohnen. Wer ist denn der Staatsoberhaupt auf der Krim eigentlich? Verwandtschaft von dir? Klar. Nee, keine Ahnung. Kann man bei dem billiger an Wodka kommen? Er hat bestimmt einen Schlüssel. An Wodka kommst du wirklich hier billiger. Wir waren gestern im Supermarkt. Und das, was uns erst. Eine Abteilung. Ein ganzes Regal voll, also ein ganzer Gang voll nur mit Wodka. Also nichts anderes, keine anderen Hartgetränke. Aber den französischen hatten sie nicht. Warum? Ich habe noch ganz viele Einheimischen. Ja, der französische war lecker. Ich meine, diese Einheimischen finde ich auch ganz gut, die mein Vater hatte. Aber die kratzen ein bisschen. Echt? Finde ich gar nicht. Du hast da hinterher sofort Kielschaft runtergekippt. Und weil ich immer runtergekippt. Ja, das macht man doch nur, um den Geschmack loszuwerden. Sollen wir uns Wort verkaufen? Heute? Mhm. Ich glaube, so Bier reicht nicht, um Hacke zu werden. Klar. Wir haben 12 Büchsen, glaube ich. 12 Büchsen Bier haben wir, ja. Das sind 6 Liter. 12, ja. Und 3 Liter für jeden. Okay, das wird knapp. Wird echt knapp. Für 3 Tage bestimmt nicht. Also wir werden definitiv nochmal losziehen müssen. Ich habe mir geguckt, wie viel Bier da unten kostet. Gibt es irgendeinen Amerikaner, der auch glaubt, er hätte die Krim befreit? Nein. Es gibt nur Hasselhoff, der meint, er hätte Deutschland befreit. Oder kann man Hasselhoff einfliegen lassen, dass er auch meint. Er hat hier was befreit. Wir müssen nur sagen, dies Jahr wäre die Befreiung gewesen. Das weiß er doch gar nicht. Ich weiß bestimmt gar nicht, wo die Krim ist. Das weiß eh keine Sau. Das finde ich immer so geil, wenn du sagst, ja, ich komme von der Krim her, aber ist das Sibirien? Fast. Ja. Bestimmt kalt da. Mhm, total. Wir frieren. Ja. Man lebt hier in ganz, ganz ärmlichen Verhältnissen, macht Urlaub in ganz ärmlichen Verhältnissen. Man ist sehr glücklich, dass man hier rausgekommen ist. Und alle Einheimischen sind unheimlich neidisch. Naja. Lasse wohnt jetzt in Düsseldorf, davon habe ich ja schon viel gehört. Ach komm, Düsseldorf ist gar nicht so unbekannt. Auf der Krim? Ja, auf der Krim. Ja, okay, Köln ist bekannt, ist ja gut. Man sagt doch normalerweise, man kennt irgendwelche Einheimischen oder irgendwelche Leute, die daherkamen. Aus Düsseldorf kam ja keiner. Also außer Heinrich Heine oder sowas. Aber ja, Heine ist nicht dein Lieblingsdichter, oder? Nein. Und Beuys ist kein Künstler. Da gebe ich dir vollkommen recht. Beuys ist nur Quatsch. Aber Beuys wird so gehypt, damit Düsseldorf wenigstens etwas hat. Ja, aber wir haben ja sonst nichts. Heine. Ist ja nichts. Heine ist... Wenn ihr gleich hättet. Das wäre cool. Oh, jetzt nochmal über Schlauber zu reden. Warum? Weil es nervt. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Ich sehe ja keine Menschen, vielleicht belästigen wir. Keiner traut sich raus, wie wir die ganze Zeit. Hier wohnt ja auch keiner. Nur wir. Meinst du? Ich wohne doch nicht immer. Da vorne ist ein Tischdecker. Ich hab da so einen Hund gesehen vorhin. Da ist ein Tisch. Da unten wohnt auch jemand. Da wahrscheinlich nicht. Aber da ist habe ich vorhin so einen Hund gesehen. Ein Hund? Der kleine Hund, der Fotos posiert hat vorhin. Den sie halb stranguliert haben, ja. Wenn du mal still sitzt. Ja. Okay, töte. Halt doch mal still, das ist Unabhängigkeitstag. Ich frage mich aber, ob wir das Feuerwerk hier sehen werden oder ob wir doch die Promenade latschen müssen. Was denn? Ich dachte, ich höre jemanden da im Steckkasten rumwühlen. Bei uns? Nö, da, aber da ist nichts. Ich weiß nicht, ob da jemand ist. Wir sind die Einzigen auf der ganzen weiten Welt. Ganz alleine hier. Alleine essen. Es ist aber nicht das teuerste Apartment, die da oben haben schon gesehen. Ah, ich glaube, es ist verdient von der eigenen Einrichtung. Man selber einrichtet, von meinem Kaufhäuser. Ich stehe entsprechend ein. Hier unten haben wir auch coole Liegestühle, Schaukelstühle, wie du weißt. Was haben wir ein Kinderzimmer ohne Fenster? Und ohne Kinder. Und ohne Kinder. Aber Hasselhoff könnte sich cool hier einfach so aufs Dach stellen und so und ins Weite schauen und dann wirklich vor Freedom grünen. Und dann hat der Krim befreit. Hätte mit einem Lied 2 Länder befreit. Wieso 2? Westdeutschland und je nachdem, was du mir sagst, was das Land ist. Russland. Nein, Russland wahrscheinlich nicht. Russland nicht befreit. Dann meinte er Russ Putin, ja. Das wäre. Nee, wir können ja gerne. Was können wir denn sagen, was das ist? Indochina. Indochina. Willkommen in Indochina. Mendocino, Mendocino. Vögel. Schon. Ich glaube, der Blutspendewagen fährt wieder durch die Lande. Bitte? Kommt ihr heute in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr in das nicht ausgebaute Hotel, das sie hier am Ende des Strandes. Wahrscheinlich werden es auch nur Apartments sein, kein Hotel. Es gibt kein Sandstrand an Yalta, ja? Es gibt auf der ganzen. Ja, nee, gibt's nicht. Das ist eine Marktlücke, oder? Sandstrände gibt es hier generell nicht, weil der Strand wird jedes Jahr aufs Neue aufgeschüttet, weil er im Winter jedes Mal weggeschwemmt wird. In Jufpatoria gibt es Sandstrände. Ja, oder Kies oder Sand ist doch Wumpe dann, was da drauf geht. Kies schwimmt nicht so schnell weg, oder was? Ja, wahrscheinlich. Also, es gibt halt, in Jufpatoria gibt es Sandstrände. Schon Sandstrände auf der Krim? Und nicht in Jorka. In Jorka gibt es generell keine vernünftigen Strände, wie du sehen kannst. Deswegen sind auch nicht so viele Leute da. Ja, doch, sind sehr viele Leute da. Aber nicht in diesem Hotel. Ja, warte ab bis morgen Mittag. Wir sind ja recht spät gekommen heute. Morgen Mittag wird wahrscheinlich oder morgen früh wird wahrscheinlich voll sein. Alles. Ja, bei uns ist keiner leer. Aber man muss auch sagen, wir sind auch Ende August hier. Aber die Schule fängt ja schon bald an. Am Montag oder so. Ich glaube, viele sind schon weggefahren. Auf der Krim fängt die Schule an. Überall. In ganz Russland und ganz Ukraine fängt die Schule am 1. September an. Oh. Ja, deswegen sind schon viele weg. Kann deine Stiefnichte in der Schule erzählen, dass sie Schwester, Bruder bekommen hat? Ja, hoffentlich. Bald. Ne? Hoffentlich, ja. Ein Wodka holen. Wie ja, wollen sie nennen? Wodka, Wodka! Okay, Wodka, Wodka, okay. Mal was aufgefallen. Ja. Ah, jetzt ja. Ja, aber die hat echt nur einen dicken Bauch. Also die sind nicht sonst so ganz normal. Sonst sieht sie gut aus, ja. Ja. Und ich überlege, wie meine Schwester aussah, kurz vor Simons Niederkunft. Der Wal, es kommt der Wal. Ja, lässt du mal oder deine Schwester? Ich finde die ja super. Ja, du findest die super. Guck mal, jetzt ist hinten rot. Das ist gar nicht rot, das ist einfach nur pink. Was ist das pink? Nicht pink, aber so ein helles rosa. Ist doch nicht eine rot. Pink Nuance. Wie siehst du denn bitte hier rot? Ja, verglichen mit vorher ist es schon eher rot als blau. Was geht, wie spät haben wir jetzt überhaupt? Weiß nicht. Der Strand ist noch geöffnet. Der Strand ist auch die ganze Zeit geöffnet, aber da gibt es ja keine Liegestühle mehr. Nee, die packen die hier frühzeitig weg. Damit bloß alle Leute gehen. Vor der Flut und Rettung gebracht werden. Ach ja. Kennen die nicht, ne? Ebbe und Flut kennen die ja nicht, oder? Nein. Gibt ja nur Bauch. Bierchen. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.